dass dieser Sieg werden konnte, ist nicht dadurch möglich gewesen, dass wir mit Machtmitteln kämpften, die jahrelang, nicht dadurch, dass wir materiell kämpften für das neue Deutschland, sondern nur dadurch, dass ihr alle, die hier steht, und alle die Kameraden, die draußen stehen im Lande, überhaupt im ganzen großen Deutschland, den Glauben, die Treue, den Kampf und das Opfer auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Und diese Eigenschaften, diese Tugenden, sie wuchsen aus einer Idee, aus einer Weltanschauung, aus der Weltanschauung des Führers, des Nationalsozialismus. Und aus dieser Weltanschauung hat der Führer seine Heimat hineingeführt, auch in das Großdeutschland, nicht aus materiellen oder wirtschaftlichen Erwägungen heraus, auch nicht aus sonstigen taktischen Gründen, sondern nur, weil ihr Herz zu Herz drängte, nur nach einem Gesetz hat er gehandelt, nämlich nach dem ewigen Gesetz des Blutes.